Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We finished chapter 2 in the first epistle of John. Let's go to chapter 3. Wir haben Kapitel 2 des ersten Johannesbriefs abgeschlossen. Gehen wir nun zu Kapitel 3. Look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that he has lavished on us. Schaut staunend auf die Tiefe der wunderbaren Liebe des Vaters, die er über uns ausgeschüttet hat. How beautiful and picturesque the Passion says this. Wie schön und malerisch drückt die Passion-Übersetzung dies aus. It's very interesting. In English we have something that is a saying that goes like this. Im Deutschen gibt es ein Sprichwort, das wie folgt lautet. Beauty is in the eye of the beholder. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. It means that the way you look at something is you find it beautiful or not. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie man etwas anschaut, darüber entscheidet, ob man es schön findet oder nicht. And here the Bible tells us that we should look with wonder. Hier sagt uns die Bibel, dass wir staunend schauen sollen. That means we have to have this heart attitude that we are constantly amazed at the Father's love. Das heißt, wir müssen diese Herzenshaltung an den Tag legen, dass wir ständig über die Liebe des Vaters staunen. Regarding the love of the Father, here is what I believe the Bible teaches us. Was die Liebe des Vaters betrifft, so lehrt uns die Bibel nach meiner Überzeugung Folgendes. The love of the Father is unconditional and is unchangeable. Die Liebe des Vaters ist bedingungslos und unveränderlich. He will never love you more and never love you less, no matter what you do or what you don't do. Er wird dich nie mehr oder weniger lieben, egal was du tust oder nicht tust. And he doesn't love one of his children more than another one of his children. Er liebt keines seiner Kinder mehr als ein anderes. And yet, God's children experience different level of God's love. Und doch erfahren die Kinder Gottes unterschiedliche Ebenen der Liebe Gottes. Unfortunately, many Christians have interpreted that God does that. Leider haben viele Christen das so interpretiert, dass dies von Gott abhängt. That God gives a bigger revelation of his love to some people than he does to others. Dass Gott einigen Leuten eine größere Offenbarung seiner Liebe gibt als anderen. But I find it inconsistent with the heart of God, with the Bible and also with the New Covenant. Aber ich finde, dass dies nicht mit dem Herzen Gottes, der Bibel und auch dem Neuen Bund übereinstimmt. We have to choose how much of God's love we experience in our hearts. Wir müssen uns entscheiden, wie viel von Gottes Liebe wir in unseren Herzen erfahren wollen. Remember, in your spirit, you're not experiencing it. Your spirit already knows it. Denk daran, dass du sie nicht in deinem Geist erlebst. Dein Geist kennt sie bereits. You have to experience God in your heart. Du musst Gott in deinem Herzen erleben. Do you remember what Romans chapter 5 verse 5 says? Erinnerst du dich, was in Römer 5 Vers 5 steht? Says that the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. So if you don't experience the love of God in your heart, you're not going to experience it. It's quite simple. Wenn du also die Liebe Gottes nicht in deinem Herzen erlebst, wirst du sie nicht erleben. Es ist ganz einfach. And how much of his love you experience in your heart has to do with how you look. Und wie viel du von seiner Liebe in deinem Herzen erlebst, hat damit zu tun, wie du schaust. So you have to constantly gaze, stare, contemplate the Father's love for you. Du musst also ständig die Liebe des Vaters zu dir anschauen, sie bestaunen und darüber nachdenken. I remember when the Lord told me, don't start your day by telling me how much you love me. Start it by thanking me how much I love you. Ich erinnere mich, wie der Herr mir sagte, beginne deinen Tag nicht damit, mir zu sagen, wie sehr du mich liebst. Beginne ihn damit, mir dafür zu danken, wie sehr ich dich liebe. And this started a journey in my own life to permanently just gaze, look, stare at his beautiful love for me. Dies war der Beginn einer Reise in meinem eigenen Leben, auf der ich seine wunderschöne Liebe zu mir unablässig bewundere, anschaue und bestaune. It's very interesting. Two people can see the same thing and they can actually experience something very different. Es ist sehr interessant. Zwei Menschen können dasselbe sehen und tatsächlich etwas sehr Unterschiedliches erleben. Think about a work of art. Denk an ein Kunstwerk. Two people look at the same work of art and one says, yeah, okay. And the other one says, wow, that's amazing. Zwei Menschen schauen sich dasselbe Kunstwerk an und einer sagt, okay. Während der andere sagt, Wow, das ist großartig. It has to do with how people look. Es hat damit zu tun, wie Menschen schauen. Debbie is very creative. Debbie ist sehr kreativ. And if you travel with Debbie, you also need normally about double the time that you would normally need. Und wenn man mit ihr verreist, braucht man etwa doppelt so viel Zeit wie sonst. Because she takes that much time to just stare and take photos. Weil sie sich so viel Zeit nimmt, um einfach nur zu schauen und Fotos zu machen. Wow, look how beautiful this. Where's my camera? Wow, schau mal, wie schön das ist. Wo ist meine Kamera? It's how she looks at things. She looks at things with wonder. Es ist die Art und Weise, wie sie die Dinge anschaut. Sie schaut sich die Dinge staunend an. And the Bible is telling us that we should look at God's love for us. Und die Bibel sagt uns, dass wir auf die Liebe Gottes zu uns schauen sollten. I love children with all of my heart. Ich liebe Kinder von ganzem Herzen. And there's one thing that I love about children, that there is such a heart of wonder in a child. Was ich an Kindern liebe, ist, dass sie ein so staunendes Herz haben. When there is Christmas and the kids opens the package and wow, incredible. An Weihnachten, wenn die Kinder ihre Geschenke auspacken, sagen sie wow, wunderbar. And many of us, when we become adults, we lose the art of wonder. Viele von uns verlieren die Fähigkeit zu staunen, wenn sie erwachsen werden. For me, there's one thing that I really dislike greatly. Für mich gibt es etwas, das ich überhaupt nicht mag. And that is routine or taking people or things for granted. Und das ist Routine oder Menschen oder Dinge als selbstverständlich hinzunehmen. And that happens so easily. Das passiert so leicht. Unfortunately, we get so used to nice things that we kind of just take things for granted. Leider gewöhnen wir uns so sehr an schöne Dinge, dass wir sie einfach als selbstverständlich hinnehmen. And I find this can happen so easily in our relationship with God too. Ich finde, dass dies auch in unserer Beziehung zu Gott so leicht passieren kann. When we first experienced the love of God, we were, oh wow, God is so amazing. He saved me, forgave my sins. What love! Wenn man zum ersten Mal die Liebe Gottes erlebt, sagt man, oh Gott ist so erstaunlich, wunderbar. Er hat mich gerettet und mir meine Sünden vergeben. Was für eine Liebe! And then routine comes into our Christian life. Und dann kommt Routine in unser christliches Leben. And we stop looking at God in wonder. Und wir hören auf, Gott mit Staunen anzuschauen. Do you know what I do every single day? Weißt du, was ich jeden Tag mache? In my quiet time with God, in my devotion time, I always take a lot of time just to kind of quietly sit and just stare at the goodness of God in wonder. In meiner stillen Zeit mit Gott, in meiner Andacht, nehme ich mir immer viel Zeit, um einfach still dazusitzen und die Güte Gottes zu bestaunen. And I do that by just closing my eyes and saying, God, thank you. You are just so amazing. You're so incredible. Your love is so deep. Ich schließe einfach meine Augen und sage, Gott, danke, du bist so erstaunlich, du bist so großartig, deine Liebe ist so tief. Just declaring his goodness, his greatness, his deep love for me. Ich verkünde einfach seine Güte, seine Größe und seine tiefe Liebe zu mir. I hope, my dear friend, you can still look at the depth of the Father's love with wonder. Ich hoffe, mein lieber Freund, dass du die Tiefe der Liebe des Vaters immer noch mit Staunen anschauen kannst. If you've lost it, start again. Wenn du das verloren hast, fange von vorne an. I'll see you tomorrow. Bis morgen.